Ihr hört jetzt 1Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1Live Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Samstag. Mein Gast heute Abend ist eigentlich und ursprünglich von Beruf Versicherungskaufmann. Wenn er so weitermacht, sagen viele Leute, wird er der Harald Schmidt von morgen sein. Und der Stern schreibt über ihn, er hat eine Haut, für die jede Frau morden würde. Herzlich willkommen, Oliver Pocher. Ja, willkommen. Wie viele Masken sind das so? Nicht eine einzige. Aber der Stern hat recht. Wenn ich so gucke, ja, ist ein bisschen geschminkt, aber... Ja. Ja. Vielen Dank. Hört man gerne, ne? Ja, das hört man gerne. Oliver, diese Sendung beginnt immer mit 5 Einstiegsfragen. Ja. Das machen wir jetzt mit dir auch. Und wir legen gleich los. Die erste Frage lautet, wenn du einen Menschen aus dem Jenseits zurückholen könntest, wer wäre das? Oh, aus dem Jenseits. Ganz schwierige Sache. Fällt mir so jetzt spontan gar nichts ein. Wenn ich es aus der gläubigen Sicht sehen würde, dann würde ich vielleicht sagen, dass Jesus sehr interessant gewesen wäre, mal so zu erfahren, wie er wirklich tickt. Ob das so ist, wie es bei Mel Gibson ist, dass er eigentlich nur der Prügelknabe war und eigentlich ganz gut aussah, oder was der Mann so heutzutage vielleicht für Ansichten hätte. Ich verbinde die Bitte noch mit einer, also dass die Fragen relativ kompakt beantwortet werden. Ja. Zweite Frage. Was war das Traurigste bzw. Schwierigste in deiner Kindheit? Ehrlich gesagt fällt mir da auch jetzt nicht sofort was so ein, weil ich wirklich eine sehr glückliche Kindheit gehabt habe und ich kein... Gott sei Dank wirklich kein wirklich einschneidendes, trauriges oder beunruhigendes Erlebnis gehabt habe. Dritte Frage, welche Art von Unterhosen bevorzugst du? Boxershorts. Ja. Vierte Frage, welchen Politiker in der deutschen Regierung würdest du, wenn du die Macht hättest, sofort austauschen? Sofort austauschen? Das ist immer so schwer, die haben immer alle ihre Vor- und Nachteile. Ein Stoiber ist sicherlich einer der heißesten Kandidaten oft. Der ist nicht in der Regierung. Stimmt ja allerdings. Wie doof von mir. Stimmt, der hat ja gar nichts zu melden. Der ist ja super. Das stimmt, der ist ja nicht in der Regierung. Ich bin ehrlich gesagt mit der Regierung nicht wirklich mit allem natürlich einverstanden, aber ich würde jetzt auch nicht sofort einen da irgendwie rausnehmen, weil wenn man die mal näher kennenlernt, weiß man irgendwie besser machen, ist gar nicht mal so einfach. Okay. Und die letzte Frage, das ist immer dieselbe Frage, was würdest du Gott fragen? Was würde ich Gott fragen? Ich glaube, ich würde ihn fragen, ob er mich für einen guten Mensch hält oder nicht. Okay. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit dem Oliver auch unterhalten wollt, wenn ihr Fragen habt an den Oliver, dann ruft an unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder mail uns unter domian@wdr.de. 0800 220 5050. Und der erste Anrufer heute Abend, das ist der Daniel. Und Daniel ist 24 Jahre alt. Hallo Daniel. Hallo Domian. Hi. Deine Frage, hallo, Oliver. Folgendes, ich habe eine Frage. Und zwar, es gehört ja eigentlich fast schon zu deinem Beruf, dass du auch Leute auf die Schippe nimmst. Also nicht nur Promis, sondern auch Privatpersonen. Kommt es vor, dass du manchmal abends im Bett liegst und irgendwie denkst, boah, das war jetzt zu krass. Oder ich hab die Person irgendwie zu arg verletzt oder irgendwie an Also irgendwie halt, ja. Also im Großen und Ganzen stehe ich immer hinter den Sachen, die ich gemacht habe, aber es gibt teilweise Sachen, wo ich schon manchmal mir das, oder wo es mir schon manchmal leid tut. Also gibt es den einen oder anderen bekannteren Mensch irgendwie, zum Beispiel habe ich mal auf einer Mini-Challenge irgendwie einen Spruch über Cora Schumacher gemacht, dann ist die zu mir danach gekommen und hat gesagt, das findet sie total blöd, sie steht halt immer mit so einem Klischee und so einem Image da und dann komme ich immer noch oder irgendjemand anders und hack dann auf rum und ja, wenn man dann immer mit solchen Leuten sich unterhält oder so, dann tut es einem teilweise leid, dass man gesagt hat, aber irgendwie war es ja auch lustig. Wir müssen vielleicht mal, Oliver, erklären für die paar wenigen Leute, die nicht genau wissen, was du machst. Ja. Deine aktuelle Sendung heißt der Rente Pocher. Richtig. Das heißt, man kann dich mieten, du bist aber kein Callboy. Nein. Nein. Man kann dich mieten für diverse Späße. Sag mal so ein paar Beispiele, was du... Eigentlich, egal ob es banal ist oder irgendwas total ausgefallen ist, wir haben so von der Müllabfuhr über Babysitten, bis hin irgendwie für irgendwelche Politiker Werbung machen. Also du bist dann auch Müllmann oder du bist Babysitter? Genau, da gehe ich dann wirklich hin. Die Leute sagen, hallo, ich... muss hier immer den Müll einsammeln und das kann eigentlich mal der Olli für mich machen. Und dann fahre ich bei den Müllmännern mit und kann natürlich nichts wirklich und daraus entsteht dann so ein bisschen der Humor. Daniel, wie findest du den Oliver? Trifft ja dein Humor? Eigentlich schon, ja. Also es gibt ja wenig Leute, die mir so richtig gefallen in der Fernsehlandschaft. Ja. Aber ich mag den ganz gern, ja. Ich finde den ganz cool. Na prima. Danke für den Anruf, Daniel. Vielen Dank. Ich hätte gern ein Autogramm vom Oliver. Und zwar könntest du draufschreiben für Nadine. Ja, natürlich. Meine Freundin. Ja, dann erst recht. Alles klar. Noch deine Freundin. Okay, ja. Tschüss. Bitte. Ciao. So, der nächste Anrufer ist Timo. Und Timo ist 27 Jahre alt. Hallo, Timo. Hallo, Domian und hallo, Oliver. Hi. Ja, hallo. Meine Frage wäre mal, er zieht ja ganz gerne die Leute durch den Kakao. Und meine Frage wäre, was war deine Situation, wo dich mal jemand so richtig fett durch den Kakao gezogen hat? Bin ich bisher verschont worden. Also bisher hatte ich noch keinen wirklich versteckte Kameradreh oder irgendwelche Sachen, wo Leute mich ernsthaft auf den Arm genommen haben. Und auch nicht im privaten Leben, dass du da mal so auf die Nase fällst oder dass mal jemand sagt, so, guck dir mal den an oder so, dass da irgendjemand dich niedermacht oder so, passiert nicht. Nee, ich bin bisher wirklich verschont worden. Also ich bin auch kein Fan von diesen ganzen versteckte Kamerasachen, aber wenn es einer wirklich schafft, mich auf eine gelungene Art und Weise zu verarschen, bin ich natürlich sofort dazu bereit und kann auch drüber lachen, aber bisher noch nicht wirklich. Ja, dann werde ich mal gucken, was in die Wege leiten kann. Sehr gerne, dankeschön, das ist nett von dir. Könnte ich noch ein Autogramm vom Oliver kriegen? Auch das. Das kriegst du auch. Tschüss, Timo. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oliver, du bist in einer Familie der Zeugen Jehovas aufgewachsen. Das heißt, deine Eltern waren und sind Zeugen Jehovas. Wie hast du diese Zeit als Sohn von Zeugen Jehovas erlebt? Ja, also jetzt gar nicht so dramatisch, wie man das vielleicht immer so kennt, dass man wird ja gerne so dahingestellt als jemand, der jetzt heulend irgendwie den ganzen Tag da nur die Bibel lesen muss und keine Geburtstage feiert und kein Weihnachten und so. Also sowas halt nicht. Musstest du den Geburtstag feiern? Nein, also bei mir wurde, also wenn Geburtstag gewesen ist, irgendwie, dann war das halt ein Tag wie jeder andere auch. Mhm. Meine Eltern haben dafür einmal im Jahr so einen Geschenktag gemacht, den haben sie irgendwie festgelegt, haben gesagt, so, da gibt's dann Geschenke, das haben dann auch meine ganzen Verwandten, die auch keine Zeugen Jehovas sind, mal an diesem Tag gemacht und haben mir dann an dem Tag Sachen geschenkt und da hat man sich so untereinander die Sachen geschenkt. Ansonsten. Warum feiern die Zeugen Jehovas keine Weihnachten? Also Weihnachten erstmal, weil es ja hinlänglich eigentlich bekannt ist, dass Jesus an dem Tag nicht geboren worden ist. Es ist ja eigentlich ein heidnisches Fest, was gefeiert wird und von daher gibt es keinen Grund auch Weihnachten zu feiern. Und Jesus hatte damals gesagt, dass man seines Todes gedenken sollte, aber nicht wirklich seiner Geburt. Und es ist ja auch nirgendwo ein genaues Geburtsdatum von Jesus in der Bibel zu erkennen. Nun sind die Zeugen Jehovas ja alles andere als ein toleranter, weltoffener Verein. Wie sah das im Alltag aus? Also konntest du beispielsweise in die Disco gehen, konntest du Musik deiner Wahl hören, konntest du Mädels mit nach Hause bringen? Teils, teils. Also es ist natürlich schon so, dass man zum Beispiel, wenn man Frauen zum Beispiel nach Hause bringt, dass es schon sehr viel lieber gesehen wird, wenn es auch Frauen sind oder Mädchen, die dann auch Zeugen Jehovas sind oder aus dem Umfeld kommen. Aber man durfte dann auch keine näheren erotischen Kontakte haben. Ist, sage ich mal, nicht, also sowieso, wenn meine Eltern dabei sind, verzichte ich da auch sehr gerne drauf und unabhängig davon war das auch ja nicht wirklich... Da heißt es ja dann auch, immer nach der Ehe darf man eigentlich erst loslegen. Und hast du das damals als gut empfunden, als Jugendlicher? Ja, also nicht wirklich. Also es wird ja auch, Nachteil ist ja dann oft auch bei Zeugen Jehovas, dass man dann so unterdrückt ist oder viele dann einfach ganz früh heiraten und dann irgendwie mit 18, 19 dann schon direkt heiraten, um praktisch dann die Lizenz zum Geschlechtsverkehr zu haben, kann man mal sagen. Und dann auch die ein oder andere Ehe dann relativ zügig irgendwie kaputt geht. Bist du denn auch so von Haus zu Haus gegangen und hast missioniert? Hast du mit dem Wachturm da gestanden? Ja, das habe ich auch gemacht. Also, das ist auch krass, ne? Ja, also ich bin wirklich von Haus zu Haus gegangen und habe da auch bin zu den Leuten hingegangen. Hast du das gerne gemacht damals? Ja, also so richtig gerne. Überzeugung auch? also ganz ehrlich, so dass man so richtig sagt, boah, da habe ich jetzt Bock drauf oder so, das war es halt wirklich bei mir nie wirklich. Also man hat das halt gemacht und auch meine Eltern haben das gemacht und auch alle aus dem Umfeld, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, also das ist das Tollste, was ich mir vorstellen kann, samstags um 10 das zu machen. Jetzt bist du ja im Alter, das habe ich gelesen, mit 17, 18, selbst ausgetreten, freiwillig aus den irgendwas. Ja, also ausgetreten nicht. Also ich bin jetzt nie irgendwie da offiziell ausgeschlossen worden oder sowas in der Richtung. Aber es ist einfach so, ich gehe da nicht mehr regelmäßig zu den Zusammenkünften hin und gehe auch nicht. Aber du bist doch kein Mitglied mehr. Ich sag mal so, ich bin da so. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Also mich hat nie einer offiziell ausgeschlossen. Aber bist du denn offiziell für dich innerlich gegangen? Ja, es ist halt schwer. Also zum einen irgendwie, ich glaube halt wirklich noch an viele Sachen, die in der Bibel stehen und eigentlich auch an alles. Also für mich ist das wirklich so, dass ich sage... Okay, ich aber glaube, das muss man ja nicht Zeuge Jehovas sein. Das ist richtig, aber auch viele Sachen, die bei den Zeugen Jehovas stattfinden, finde ich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich alles ablehne. Es geht eher so, dass ein größerer Teil der Leute halt... Was ist denn gut bei den Zeugen Jehovas? Ich finde zum Beispiel dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was es dann natürlich gibt. Kann man ja in anderen Gruppierungen auch haben. Das stimmt, aber das ist halt wirklich schon was Besonderes, wenn man wirklich bei den Zeugen Jehovas, auch wenn man im Urlaub gewesen ist oder auch mal ganz woanders in der Welt ist, man kann da irgendwie hingehen, man ist sofort irgendwie willkommen, man spricht genau irgendwie dieselbe Sprache, man weiß ja so irgendwie, was genau dieselben Ansichten sind. Das sind so Sachen, die sehr... Das hast du natürlich in jeder Gruppierung, wo Leute sich zusammenfinden. Das ist richtig, aber... Weißt du, ich bin so ein bisschen sehr, sehr vorbelastet, was die Zeugen Jehovas anbelangt, durch meine Nachtsendung. Ich habe jetzt mit Dutzenden von Aussteigern der Zeugen Jehovas gesprochen und weiß um die seelische Not bisweilen, die Leute haben, die raus wollen, weiß auch um die Zwangsjacke, seelische Zwangsjacke, in denen die Menschen stecken, wenn sie bei den Zeugen Jehovas sind. Und weiß das auch aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich komme auch aus einer sehr christlichen Ecke und habe ich komme aus Gummersbach, viele heftige Diskussionen mit den Zeugen Jehovas geführt. Ich kenne die ganzen Büchlein und Heftchen und ich finde, das ist eine Gruppierung, mit der nicht zu spaßen ist. Beispielsweise, was sagst du dazu, dass man Kinder verbluten lässt oder auch Erwachsene verbluten lässt, die einen Autounfall hatten und man weigert sich gegen die Bluttransfusion. Man nimmt nicht an demokratischen Wahlen teil. Man hat doch sehr seltsame Endzeitvorstellungen, dass 144.000 Menschen ins Paradies einziehen, bis hin zu der, wie du gerade auch schon gesagt hast, sehr rigiden Sexualmoral, die Stellung der Frau oder das Niedermachen von Homosexuellen. Soll ich jetzt alle Punkte nach und nach abarbeiten oder? Sag mal generell was dazu. Das sind ja schon sehr wichtig. Das sind ja Grundaussagen der Zeugen Jehovas. Das ist richtig. Also die aber nicht alle so 100% korrekt sind. Also ich finde, mit den Bluttransfusionen ist es ja nie so, dass man Kinder da verbluten lässt. Es ist ja auch wirklich so, dass es medizinisch sicherlich auch möglich ist, wenn es jemandem schon so schlecht geht, dass er eine Bluttransfusion braucht, auch andere Mittel in Betracht zu ziehen. Irgendwie. Ja, aber die Zeugen lehnen es ja ab. Also es gibt ja verschiedene Sachen, also zum Beispiel, ob man sich einen Blut geben lässt oder nicht, wo auch viele Sachen einfach Gewissensentscheidungen sind, ob man die macht oder nicht. Es wird natürlich eher so hingestellt, dass man sagt, mach's lieber nicht, aber wenn du es machen möchtest, ist es deine Sache. Gut, aber es gibt ja medizinische Notwendigkeiten, wo es wirklich dann lebensrettend ist und die Zeugen sagen dann, nein, das machen wir nicht. Also, was sagst du denn dazu, dass man nicht an demokratischen Wahlen teilnimmt? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Also haben wir die Zeugen alle was Falsches gesagt? Nein, das ist nicht richtig. Es gibt viele Sachen sind einfach persönliche Entscheidungen. Es ist auch so, dass Zeugen Jehovas sich dann auch nach und nach natürlich dann auch immer so ein bisschen verändern und dann auch anpassen. Das war bei den Wahlen zum Beispiel so, dass ja Zeugen Jehovas eine gewisse, da gab es einen Gerichtsprozess irgendwie, dass sie eine religiöse Unabhängigkeit halt beibehalten wollen und wo auch dieser Punkt bemängelt wurde und wo daraufhin dann auch gesagt wurde, jeder kann eigentlich wählen, ob er es macht oder nicht. Ich persönlich, ehrlich gesagt, habe bisher noch nicht gewählt. Warum nicht? Weil es für mich auch noch bisher noch nie eine Partei gegeben hat, die für mich wirklich eine Lösung war. Aber findest du nicht, dass man als Bürger nicht auch die Pflicht hat, sich einzubringen? Man kann natürlich sehr viel kritisieren, aber man hat ja eben in diesem Land die Möglichkeit. Natürlich findet man nie die optimale Partei, dass man sich zumindest mit einbezieht. Heißt das, ist das noch ein Relikt aus den Zeiten von Zeugen Jehovas? Also ich hab vorher natürlich irgendwie, als ich noch bei den Zeugen Jehovas mehr oder weniger war, nie gewählt. Und jetzt mittlerweile ist es eher so, dass ich es auch dann irgendwie mehr oder weniger verschlampt habe oder dann irgendwie nie wirklich dann zugekommen bin und nicht auch dann nie so... Finde ich schon vorbildlich. Du bist ein Star, ein junger Star. Und ich finde, das ist wichtig, dass junge Leute zur Wahl gehen sollen. Das ist richtig. Wenn junge Leute nicht zur Wahl gehen, haben wir nämlich die Extremisten am Hals, die Linken und die Rechten. Ja, aber ich meine, ja, ist sicherlich nicht das Vorbildlichste, aber ich muss ehrlich gesagt auch nicht eine Wahlkampagne machen, um dann irgendwie mein Gesicht irgendwie auf jedem Ding zu haben oder so. Nicht, halt, oder privat oder so. Wählen gehen. Ja, ist sicherlich ein Punkt irgendwie. Ich würde jetzt, also ich finde, das muss jeder selbst entscheiden. Ja. Also es sind 50% der Leute irgendwie, die ja, ja sind, jetzt nicht wählen. Das finde ich auch, aber ich finde, dass man als Prominenter schon eine Vorbildfunktion hat. Ja. Ja, ist wohl wahr irgendwie. Dann erfülle ich die in diesem Punkt nicht und muss damit leben. Ja. Du bist, das hast du ja ein paar Mal ja auch schon gesagt, du bist noch ein gläubiger Mensch, durchaus. Durchaus. Mhm. Ein Christ bist du? Ich würde mich so mal bezeichnen, ja. Nicht nur unbedingt anhängig der Zeugen Jehovas, aber durchaus noch sympathisierend damit, kann man sagen. Ja. Was sagen denn deine Eltern, die immer noch Zeugen Jehovas sind, und auch deren Freunde, wenn die in die Gemeinde gehen, dazu, was du im Fernsehen machst? Da gibt es solche und solche. Das ist ja auch eine Dauerprovokation mit dem, was du da tust, wenn du auch oft in die derben sexuellen Dinge da reingehst. Sicherlich, aber da gibt es solche und solche. Die meisten irgendwie sprechen sie einfach nicht drauf an und meine Eltern persönlich, meine Mutter hat da immer noch eher sicherlich ein Problem mit, wenn es um solche Inhalte geht, während meinem Vater das nicht so zu Herzen geht, sage ich mal. Da gibt es sicherlich auch mal die ein oder andere Diskussion zu Hause. Ja. Wenn du sagst, du bist ein gläubiger Mensch, kannst du für dich so eine Erklärung sagen, was für dich der Sinn des Lebens ist? Für mich der Sinn des Lebens? Ja, ja, oder ich sag mal, also ich meine, Gott hat mehr oder weniger die Menschen hier auf die Erde gebracht, damit sie irgendwie hier einmal für immer, so wie er es ursprünglich mal vorgesehen hatte, leben könnten. Ja. Das wäre der Sinn des Lebens gewesen. Ja. Und wenn du das jetzt auf deine Person beziehst? Meine, was für mich der Sinn des Lebens ist, persönlich. Ja, natürlich. Ja, ja klar. Also für mich persönlich ist der Sinn des Lebens erstmal den Leuten irgendwie Spaß zu machen mit dem, was ich mache. Irgendwie, das ist für mich erstmal ein persönlicher Sinn des Lebens, den ich sehr gerne ausübe. Nee, nicht nur Spaß, also Freude. Ich sag mal so, Spaß ist vielleicht das falsche Wort, Freude, den Leuten Freude zu bringen. Ja. Ich mag es gerne, wenn ich Leute zum Lachen bringen kann oder die einfach eine gute Zeit mit mir haben, was immer ich auch mache. Das ist für mich durchaus ein Sinn des Lebens, den ich irgendwie nachgehe. Und ansonsten versuche ich keinem wirklich irgendwas ernsthaft Böses zu tun oder zu wollen irgendwie, was schon mal auch zwei ganz gute Sinne des Lebens sind. Das ist ja löblich. Wir haben einen Anrufer. Na, jetzt geht's auch los. Der Anrufer ist Benny und Benny ist 24 Jahre alt. Hallo Benny. Hallo, grüßt euch zwei. Ja. Folgendes, der Olli ist ja zurzeit sehr präsent im Fernsehen mit den Werbespots für Mediamarkt. Richtig. Ja. Und ich bin da auch sehr großer Fan von, hab mir die alle aus dem Internet runtergeladen und ich finde die einfach sehr klasse. Die sprechen einen richtig an. Und meine Frage wäre einfach, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Und ob der Olli auch kreativ an der Entstehung von diesen Werbespots beteiligt war. Ja, erstmal vielen Dank. Ich finde die auch sehr gut. Es ist eine Sache, die sich letztendlich über ein paar Wochen und Monate aufgebaut hatte. Ich habe für 25 Jahre Mediamarkt einen Einspieler gedreht, den sie gerne gedreht haben wollten für die Kölner Arena. Da wurden alle Mediamarkt-Mitarbeiter des ganzen Landes hergeholt sozusagen, da waren 15.000 Leute da und da habe ich dann bin ich in diversen Mediamärkten in Deutschland gewesen und habe so ein bisschen die Leute hochgenommen und habe dann meinen Spaß gemacht und das kam halt in der Halle sehr, sehr gut an, dass das so noch über Wochen das Gespräch bei den Mitarbeitern waren und daraufhin hat dann der Mediamarkt die Werbeagentur mal beauftragt, mal nachzuhaken, wie es denn aussehen würde, wenn man den als sogenanntes Testimonial nehmen würde, also als Werbe Aushängeschild für den Mediamarkt und das fand die Agentur sehr gut und hat dann diese Kampagne Lass dich nicht verarschen ins Leben gerufen, hat mir die persönlich vorgestellt und dann fand ich das sehr gut und Benny, weißt du auch, du weißt, dass es sehr viel Ärger gibt im Moment, was heißt sehr viel Ärger, es gibt Ärger, ein bisschen Ärger, der Werberat, der deutsche Werberat prüft, ob das frauenfeindlich ist. Findest du es frauenfeindlich, was Oliver da macht? Naja, es ist ein bisschen an der Grenze, aber ich glaube, die Frauen hinterher in den Abspannen, sieht man die Frauen ja nochmal und ich glaube, denen gefällt. Also der haben auch Spaß am Dreh gehabt. Ich hoffe, der Olli hat das auch gehabt. Also, definitiv, aber... Ich muss auch sagen, ich finde es überhaupt nicht frauenfeindlich. Ich amüsiere mich köstlich dabei und fand es sehr lustig. Es gibt eine Meldung, eine Pressemeldung von dem Sprecher von vom Mediamarkt. Da schreibt er, Oliver Pocher stelle in diesen Spots die perfekte Mischung aus Schwieger... Mutters Liebling und Wildsau da. Ja, das kann man sehen. Das ist richtig. Siehst du dich auch so? Durchaus. Also ich habe sicherlich den einen oder anderen Vorteil dadurch, dass wenn ich auch mal Sachen sage, die vielleicht ein bisschen böser sind, ja, ich doch immer noch so jung und niedlich und süß dabei aussehe und man denkt, ach, das meint er bestimmt gar nicht so. Wie alt bist du eigentlich? 26. Und das ist so ein Bonus, den ich da durchaus auch mal gerne ausnutze, aber der dann irgendwann auch mal vorbei sein wird, aber noch habe ich den. Ja. Benni, danke für den Anruf. Könnte ich noch ein Autogramm? Ja, ihr wollt alle Autogramme. Ihr kriegt automatisch Autogramme. Ja, ich bedanke mich. Genau. Okay. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt Reinhilde. Oh. Reinhilde, 43 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Reinhilde. Hallo. Ich höre dich ganz leise. Ja, aber du hörst uns gleich schon besser. Gut. Deine Frage. Meine Frage ist, warum musste bei diesen Werbespots außer gerade der mit der Frau dabei sein? Also ich finde, Frauen, die eine große Oberweite haben, fühlen sich manchmal wirklich diskriminiert und ich denke, das muss nicht sein. Das ist eigentlich unter seinem Niveau. Ja, das ist wohl wahr, aber ich kann mit diesem Niveau ganz gut ab und zu mal umgehen. Ich kann natürlich nicht, natürlich gibt es da immer, bei jedem Witz ist es ja auch wirklich in Deutschland so, dass man ja ganz gerne sagt, 50% der Leute finden es gut, die anderen sind beleidigt und wollen dann verklagen. Und natürlich gibt es auch Frauen, die sicherlich aufgrund ihrer großen Oberweite Probleme damit haben und Rückenschmerzen und irgendwas anderes, aber da würde den 30 Sekunden nicht ausreichen, das alles genau zu beleuchten. Von daher ist der Witz meiner Meinung nach okay und ertragbar. Darf ich dich fragen, Reinhilde, fühlst du dich persönlich da auch ein bisschen ein bisschen beleidigt? Ja, eigentlich schon. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du auch eine große Oberweite hast und darunter ein bisschen leidest, oder? Ja. Aha, daher weht der Wind. Naja, vielleicht sollte man ein bisschen locker damit umgehen. Er meint es ja nicht böse. Ich meine es nicht böse. Ich gehe eigentlich locker damit um. Ich finde also, die Reklame drücke ich grundsätzlich weg. Ja, na gut. Ja. Ist kann ja jeder machen. Das ist ja zum Beispiel auch freie Marktwirtschaft. So. Jeder kann wählen. Ich persönlich finde es natürlich doof, wenn man das nicht wählt. Also ich finde es bürgerpflichtig, diese Werbung auch anzugucken. Und wer das nicht macht, gut. Liebe möchte ich jetzt nicht weiter drüber reden. Liebe Reinhilde, mach's gut. Tschüss. Ja, ich möchte trotzdem Autogramm haben von euch beiden. Ja. Machen wir. Okay, gut. Ja. Was hast du gesagt? Du bist 26. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein. So schlimm ist es jetzt wirklich nicht. Also ich wohne seit 5 Jahren mittlerweile in Köln, seitdem ich damals bei Viva angefangen habe und wohnen auch alleine, beziehungsweise in einer Wohngemeinschaft. Bin ich ja schon mal beruhigt. Ja, nein, so schlimm ist es nicht. Wir machen weiter mit einem Telefonat und zwar mit Reiko, 19 Jahre. Hallo Reiko. Ja, grüße euch. Ja, hallo. Deine Frage. Ja, meine Frage ist, Oliver, also setzt du dich selber unter Druck, jeder Fernsehsendung, in der du auftrittst, lustig zu sein? Also zum Beispiel jetzt Sarah Kuttner oder Kerner oder sowas? Ja, also gerade bei Kerner versuche ich ja auch mal zu zeigen, dass ich auch durchaus andere Seiten habe. Ich finde, letztendlich, hauptsächlich ist es schon mein Job, irgendwie lustig zu sein. Und in dieser halben Stunde oder in dieser Stunde, wo ich präsent bin oder auch Gastauftritte mache, versuche ich halt einfach schon, auch als derjenige, der ich bin, irgendwie lustig zu sein. Weil sonst könnte ich ja auch einen ernsthaften Talk machen oder sowas halt. Da bin ich halt ja auch nicht der Domian-Typ wirklich für, dass ich sowas zum Beispiel machen könnte. Aber ich habe den Druck persönlich, spüre ich nicht. Und ich glaube auch, so eine Sendung wie heute ist ja auch was, wo ich mich gerne auch mal kritischen Fragen stelle und vielleicht auch nicht in jeder Situation hier immer richtig gut aussehe. Aber du könntest dir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel bei TV Total, wo du ja recht regelmäßig auftrittst, jetzt mal einfach relativ ernst zu sein. Das ist auch, glaube ich, nicht das richtige Umfeld. Ja. Also TV Total ist halt eine Comedy-Sendung. Wenn ich in eine Comedy-Sendung gehe und möchte irgendwas über Politik erzählen oder irgendwie was jetzt gerade schlecht ist in der Welt ist, dann ist das falsche Format. Deswegen gibt es ja Sendungen wie Kerner, Beckmann oder ja auch Domian oder so, wo man sich vielleicht auch mal anders präsentieren kann. Aber ich würde sicherlich auch nicht vorrangig damit auffallen, dass ich mich nur in solchen Sendungen hier präsentiere. Lieber Heiko, danke für den Anruf. Und ja, klar. Und tschüss. Tschüss. Oliver, lass uns über die Liebe reden. Ja. Das ist ein gutes Thema. Ja. Finde ich. Ja. Bist du verliebt im Moment? Hast du eine Freundin? Nein. Wie oft warst du schon groß verliebt? Ich sag mal so 3 bis 4 Mal, würde ich sagen. Finde ich viel. Mit 26 war also ich sag mal, 2 Mal höchstens verliebt, groß verliebt. Also ganz groß eigentlich. Also jetzt das war auch meine längste Beziehung, jetzt dann einmal. Wie lange war die Beziehung? Das war jetzt fast 2 Jahre. Ja. Was ist dir Liebe? Was bedeutet dir Liebe? Ja, das ist natürlich das Wichtigste, was man braucht. Also gerade wenn man auch so viel unterwegs ist oder so. Ich unterbreche dich kurz. Ist das für dich das Wichtigste? Also insgeheim ist es ja auch, wenn man solche Sachen auf der Bühne macht oder so, man will ja von den Leuten irgendwo geliebt werden oder so. Na gut, das war's anders. Das ist, ja, das ist ja in gewisser Hinsicht, ist das ja auch Liebe, aber wenn es jetzt wirklich... Okay. Das ist keine Liebe. Das ist ein Trugschluss. Das denken wir alle immer, wenn wir bekannt werden. Das ist okay. Ich glaube, das ist... Aber gut. Es bringt Sex. Aber ist egal. Bringt das Sex? Ja. Hast du oft Sex? Ich? Ja. Oft, ich kann nicht. Sag mal so, ich kann mich nicht beklagen. Ich meine im Ernst. Nee, aber also Liebe, also natürlich irgendwie mag ich es irgendwie, oder, also gebe ich gerne Liebe und möchte natürlich auch gerne irgendwie in den Arm genommen werden oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist noch zu wenig. Ich meine wirklich so die große Liebe zwischen zwei Leuten. Wie, welchen Stellenwert hat das für dich? Da, ich sag mal so, jetzt momentan irgendwie, dadurch, dass man so viel unterwegs ist oder so, kann man sowas eher ausblenden. Aber es gibt natürlich die Momente, wenn man halt alleine ist oder sowas halt, wo man merkt, dass das halt eigentlich was ist, was man ja mit Erfolg oder auch irgendwas anderem nicht kaufen kann. Mhm. Also wenn man wirklich jemanden hat, der einen liebt. Also im Moment ist die Sehnsucht nicht so groß dann noch? Ja, ich sag mal so, durch genug Ablenkung kann man das ganz gut unterdrücken. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man... Aber es gibt sicher auch so einsame Momente mal, wenn du von Shows nach Hause kommst und da alleine sitzt, was viele vielleicht gar nicht glauben und du dann doch... Das ist so. Also es ist wirklich diese klassische, diese wirkliche Klischee-Sache, dass man im Hotelzimmer ist und einen dann wirklich Hotelzimmer an kotzen. Also da, beziehungsweise, dass man kann im schönsten Hotelzimmer sein und da denkt sich, also wenn ich jetzt irgendwie doch bei meinen Eltern wäre oder irgendwo anders, würde mir das besser gefallen oder ich wäre einfach mit dem Menschen, den ich über alles liebe, jetzt zusammen, dann bringt mir das viel, viel mehr, als jetzt hier in dem tollsten Zimmer zu sein. Du hast ja nun in sehr jungen Jahren eine sehr große Karriere jetzt schon gemacht, finde ich. Und du bist in deiner Zielgruppe bei den jungen Leuten wirklich ein richtiger großer Star in Deutschland. Ich glaube, dass einem das... die Suche nach einer Beziehung enorm erschwert. Du hast natürlich, du kannst 1000 Mädels haben. Ja, das ist völlig klar. Ist aber absolut richtig. Ach, ne? Aber wie unterscheidest du jetzt, ist die wirklich an mir, an dem Oliver, der nun auch ganz andere Seiten hat, als der Kasper, das meine ich jetzt nicht respektierlich. Nee, es ist absolut im Fernsehen. Ist richtig. Ist der daran interessiert oder was will die von mir? Finde ich eine ganz schwierige Sache, könnte ich mir vorstellen. Das ist relativ schwer. Also es gibt mehr oder weniger... ich sag mal in Anführungsstrichen so ein Rat der Weisen irgendwie, das sind so zwei, drei Leute, die in meinem Umfeld sind, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin, wo dann auch wirklich so eine Frau mehr oder weniger vorstellig werden muss oder wo alte dann auch, Freunde. Ja, so von Freunde, früher bestimmt, ne? Also jetzt nicht wirklich direkt neu dazu gekommen oder so, da hat man schon meistens länger oder 5, 6, 7, 8 Jahre oder sowas halt, die wechseln dann doch schon immer mal. Es gibt irgendwie so eine Zeitspanne, wo irgendwie Freunde wechseln, finde ich. Und die müssen dann begutachten. Aber die sind also wirklich dann so die Begutachter oder da wird dann immer mal so geguckt und sowas halt und dann kommen die mal gleich und sagen, ah, das gefällt mir nicht so gut. Was muss denn eine Frau für dich mitbringen, dass du sagst, in die kann ich mich verknallen. Abgesehen von den Äußerlichkeiten. Ja, also die haben auch wirklich dann gar nicht mal das enorm Wichtigste dann oft sind, was man dann merkt irgendwie. Das ist, da gibt es so viele Punkte. Also es ist schon mal ganz wichtig natürlich, dass sie den Humor teilt irgendwie von mir, weil der ja doch irgendwie schon etwas außergewöhnlicher ist. Und wenn eine Frau grundsätzlich über das nicht lachen kann, was ich mache, über gar nichts oder auch oft dann immer nur das bemäkelt oder so, dann stimmt da schon mal was nicht. Ich finde, dass auch eine der absoluten Voraussetzungen ist, dass dieser Mensch loyal ist. 1000%ig loyal ist. Ja. Also Loyalität ist also gerade natürlich da, also man merkt dann natürlich auch, wenn mal Sachen nicht so gut laufen oder so, welche Leute dann wirklich zu einem stehen und welche nicht oder so. Und das sind wirklich die wichtigsten Sachen und da dünnt sich dann auch der Freundeskreis extrem aus. Ist der Wunsch, irgendwann Familie zu haben, so der Klassiker, Kinderfamilie? Der ist bei mir eigentlich relativ groß. Also ich hätte auch gedacht, bis vor kurzem eigentlich eine Frau zu haben oder so, mit der ich das verwirklichen könnte. Ja. Und hätte auch nichts dagegen gehabt. Also für mich wäre mal ein persönliches Ziel gewesen, bevor ich 30 werde, Vater zu werden. Das kriegen wir mal hin. Ja, kann ja sein. Aber ich finde das ganz gut. Also ich würde sehr gerne irgendwie jung noch irgendwie in Anführungsstrichen Vater werden. Finde ich auch immer gut. So, bevor der nächste Anrufer kommt, wollte ich gerade mal was fragen. Du sagst Hotelzimmer, wenn man alleine im Hotelzimmer sitzt, habe ich gerade eine Assoziationskette. Guckt jemand, der von den Zeugen Jehovas kommt, auch heimlich mal Pornos? Bestimmt. Okay. Florian ist jetzt hier. Florian. War das jetzt eine Anspielung auf mich? Nein, ich frage dich. Ach so. Ja, du, ne? Du machst das ab und zu. Was? Also ich bitte dich, also jeder hat ja bestimmt schon mal fast jeder ein Porno gesehen. Florian, 22, hallo. Jo, hi, Domian, hallo, ja. Olli. Hallo. Schön, dass ihr gerade bei dem Thema Liebe seid. Du hast ja im Moment so eine gewisse Not, Olli, und warst am Donnerstag bei der Sarah Kuttner und die hat dich dann irgendwann ein bisschen gezümmelt. Was hast du denn dabei gefühlt? Hat sie gemacht? Ja, wir haben so ein bisschen Show-esque irgendwie. Zunge im Mund? Also die Zungen haben sich berührt, aber jetzt nicht so richtig Zungenkuss. Also wir haben schon, also ja, also war... War gut? Schön, ja. Passiert das öfter zwischen euch beiden? Nein, leider nicht. Leider, findest du sie gut? Ich finde Sarah Kuttner sehr gut. Ich finde die, also da sage ich mal, da ist auch irgendwie, Sarah Kuttner ist vielleicht nicht so auf den ersten Blick eine Frau, boah, Wahnsinn oder so, aber ich finde die unglaublich interessant. Wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Humor, sind in vielen Ansichten gleich, können die Freizeit gleich verbringen und sowas halt. Also ich finde, da sind wir sehr auf einer Wellenlänge. Ja, Freundschaft? Ja, also wir sind eigentlich, seitdem sie auch bei Viva ist, ist es eine von denjenigen, mit der ich irgendwie mehr zu tun habe und wo wir uns von Zeit zu Zeit auch irgendwie mal treffen und mal telefonieren und jeder auch irgendwie, auch wo ich offen mit ihr reden kann, irgendwie über Sachen, die so bei mir schiefgelaufen sind im Leben und wo sie auch gerne mal erzählt, was bei ihr so schiefgelaufen ist im Leben. Florian, danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oliver, ich bewundere immer sehr, das meine ich wirklich sehr ernst, wie du im Fernsehen, wenn man das so mitkriegt als Zuschauer, wie du auf Dinge spontan reagieren kannst, auf Sachen. Und ich bitte dich jetzt auch mal auf Sachen und Dinge spontan zu reagieren. Okay. Ich habe hier eine kleine Plastiktüte vorbereitet. Okay. Und hole aus dieser Plastiktüte jetzt ein paar Gegenstände raus. Okay. Eine Barbie-Puppe. Ja. Ich komme am Mikrofon. Eine Barbie-Puppe. Ja. Dann einen Rasierpinsel. Ja. Ich muss das mal ein bisschen freier machen. Übrigens, wenn ihr anrufen wollt und euch auch unterhalten wollt mit Oliver, dann macht das mal. Vorher muss ich allerdings noch die Barbie rasieren hier. 0800 220 5050. So, dann haben wir noch einen Eierbecher und Schmirgelpapier und eine Schlafbrille. Okay. Jetzt bitte ich dich, aus diesen Gegenständen für uns alle eine doch gar lustige, kurze Geschichte zu machen. Barbie-Puppe, Rasierpinsel, Eierbecher, Schlafbrille und Schmirgelpapier. Ja. Ja. Eine Geschichte? Ja, irgendwas. Assoziier mal, leg mal los. Ich nenne sie jetzt einfach mal Sonja. Sonja. Und was möchtest du jetzt? Möchtest du jetzt eine Geschichte hören? Ja, denk dir eine kleine Geschichte aus, die vielleicht lustig ist. Wir lachen ja alle gerne. Ja, also Sonja hat einen Freund, ja, und der hat dicke Eier. Aber bevor sich Sonja nicht rasiert hat, weil sie nämlich trocken wie Schmirgelpapier ist und sie sich vorher ihren Schönheitsschlaf gehabt hat, läuft da schon mal gar nichts. Ja, das ist die Geschichte. Ist eine relativ kurze Geschichte, hat einen sexuellen Inhalt, wird meiner Mutter wieder nicht gefallen und damit habe ich das Ding bei den Zeugen vergeigt. Ja, aber es war sehr schön und wir haben uns amüsiert. Da war auch durchaus ein sexueller Hintergrund irgendwie dabei, oder? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Also Eierbecher denke ich an Frühstück. Ja. Die Pinsel, denke ich, also Barbie ist halt, kommt halt morgens sehr gerne zum Frühstück und merkt sich, dass sie, nachdem sie einen Schönheitsschlaf hatte, immer noch unglaublichen Darmbart hat. Und da kratzt natürlich wie Schmirgelpapier. Und da hat sie sich überlegt, gehe ich jetzt zu ProSieben und lasse mich als Kackpratze mal total ummodellieren, damit ich richtig gut aussehe und werde The Swan. Wo allerdings auch die Gefahr ist, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist, wenn man verliert, sollte man auch wieder so umoperiert werden, wie man vorher wäre. Und dann nimmt man das Schwein. Ja. Ja, das ist so eine Option. Ja, ich danke dir. Das ist eine sehr schöne... Würdest du dich rasieren, sag ich schon? Ich würde mich rasieren. Hast du überhaupt Bartwuchs? Ich habe Bartwuchs. Wenig. Aber jetzt kommt aber, du musst es mal operieren lassen. Operieren lassen? Ja, natürlich, wenn es sein müsste. Ich dachte aber, jetzt kommt noch gleich rasieren, jetzt irgendwie, du lässt das immer so ganz geschickt dann einfließen, so, ja, rasieren lassen, bist du eigentlich am Sack rasiert? Nein. Also sowas in der Richtung, ja, auch eben irgendwie, ich gucken Zeugen eigentlich Pornos, aber wenn es in eine sexuelle Art und Weise... Nein, aber das machst du doch schon. Würde ich nicht. Es geht doch. Würde mich zwar interessieren, aber frage ich nicht. Ich bin rasiert, so. Jetzt hast du was rausbekommen, wo du sagen kannst, knickknack. Sag mal, du bist ein sehr ehrgeiziger... Jetzt lenkst du aber direkt ab. Ja, nö, das ist jetzt, die Frage ist ja beantwortet. Ja, gut. Und du? Auch, ja. So, du bist ein sehr ehrgeiziger junger Mann. Ja. Finde ich. Also wenn das stimmt, was ich so gelesen habe. Durchaus. Stimmt das, dass du dich so früher auf Pressekonferenzen rumgetrieben hast, um Leute vom Fernsehen kennenzulernen? Indirekt. Also ich habe angefangen bei einem relativ kleinen Radiosender und... so ein Mini-Durchbruch war für mich. Ich war auf der Backstreet Boys Pressekonferenz und habe gedacht, wenn ich hier eine Frage stelle, muss es schon eine sein, die irgendwie für Aufsehen erregt. Und da habe ich dann gefragt, ob ich nicht als Mitglied einsteigen könnte, zumindest für den deutschen Markt. Und dann haben die gesagt, ja, can you sing or dance or something like that? Und dann habe ich zu meinem Kumpel rübergeguckt, der hat gesagt, komm hier, komm, steh auf. Und dann habe ich halt Everybody da so performt und 150 Journalisten haben sich weggeschmissen und das war dann so bei Sam und Tough und Explosiv und sowas zu sehen. Und letztendlich entdeckt kann man nicht sagen, aber durch Hans Meiser bist du dann zum Viva gekommen, ne? Das war so der Durchbruch nach vielen, vielen Anläufen von allen möglichen Seiten oder so. Also was man damals so mitgenommen hat an Castings oder was man kannte an Kontakten, hat man natürlich versucht zu nutzen. Also worauf ich hinaus will, ist, woher kommt dieser wahnsinnige Antrieb für den Ehrgeiz? Ich habe so meine These und die wenigen sehr prominenten Menschen, die ich so gut kenne, die mir das offen sagen, bestätigen mir das auch. Dass alle die Leute irgendwo tief so in ihrer Vergangenheit eine Demütigung haben, eine Verletzung, vielleicht irgendwie ein Minderwertigkeitsgefühl. Und aus all diesem heraus, ein Scham vielleicht auch, aus all diesem heraus entsteht dann so eine wahnsinnige Wucht und so ein Ehrgeiz. Ist das bei dir auch so? Also ich sag mal, es hat sicherlich auch da indirekt vielleicht was mit den Zeugen Jehovas zu tun oder so, dass man gerade in der Schulzeit natürlich das versucht hat zu kompensieren, bevor man als Außenseiter dasteht, dass man einfach lieber die Witze macht und seine eigenen Schwächen ja selber schon mal rausnimmt. Bist du da gehänselt worden eigentlich in der Schule, weil deine Eltern Zeugen waren? Nein, es gab natürlich auch mal hier, Achtung, willst du eine Mark oder sowas halt irgendwie. Also solche Sprüche kamen dann auch, aber dadurch, dass ich immer der Klassenkasper war und dadurch auch immer in der Beliebtheitsskala relativ weit oben stand, konnte man solche Dinger natürlich immer wegdrücken. Also indem man einfach immer der Witzigere und Eloquentere war. Aber das ist sicherlich mit einem Grund gewesen. Da auch sich da immer etwas uneingreifbarer zu machen, indem man einfach schon mal der Beliebtere ist oder der Witzigere. Wer erdet dich? Wenn man so bejubelt wird und so von allen Leuten toll gefunden wird, besteht ja die Gefahr, dass man irgendwann sich selbst auch so toll findet, was natürlich völliger Blödsinn ist. Wer holt dich immer wieder so auf den Boden zurück? Da gibt es zwei, drei Leute. Zum einen die nette junge Dame, die mein Management macht oder so, die sehr, sehr kritisch ist mit all dem, was ich mache, die auch eigentlich in der Hinsicht meine beste Freundin ist und da auch wirklich auch ein Ratschläge gibt und auch sagt, hier so mal halblang oder sowas halt. Und dann so ein, zwei beste Freunde, die einem auch wirklich kritisch sagen, also die Sendung war kompletter Schrott. Also egal, wie viele Leute das jetzt geguckt haben, das war echt wirklich, da war es nicht gut drauf. Und auch in der Redaktion, also auch inhaltlich oder so, bin ich sicherlich einer, der auch nach jeder Sendung immer einstecken muss und wo nicht alle dann klatschend dastehen und sagen, Mann, warst du wieder witzig heute. Ja, ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man so ein privates Umfeld hat, wo man ganz normal behandelt wird und nicht als der Super. Nee, das habe ich definitiv. Ich habe gelesen, dass du, ich weiß nicht, bestimmt, ich war ganz erstaunt, dass du zwischen 11 und 13 Bettnässer warst. Stimmt das oder war das nicht? Ich war mal in einer Kernersendung. Ich habe allgemein irgendwie, ich habe relativ lange nicht intensiv, aber doch mal irgendwie ins Bett gemacht. Mhm. Weißt du, wo die Ursachen lagen? Was nee, das war auf einmal dann weg. Also so richtig Ursachen gab es nicht. Also es ging bei mir relativ lange. Also das deutet ja auch schon auf irgendeine schon tiefere Verspannung hin. Ich habe auch keine Ahnung, wie es ist. Also ist dann damit auch so, man hat das mal erwähnt dann bei einem Heilpraktiker oder so oder wo es ist und so, und dann sagt das natürlich irgendwie, man schläft und sieht das. Schämt man sich auch für, ne? Wenn man im Alter von 12, 13 noch ins Bett pinkelt nachts? Das ist sicherlich nicht die angenehmste Situation dann. Mhm. Aber das war von einem Tag auf den anderen, hört das auf. Aber das war also nicht oft. Aber zwei, dreimal im Jahr hat man dann irgendwie wirklich nochmal, gab es dann so Momente, wo mal das Bettlaken rausgehängt werden musste. Ja. André ist hier. André, hallo André, 27. Ja, morgen ihr beide. Ja, guten Morgen. Und zwar habe ich eine Frage an den Oliver. Und zwar gibt es ja bei dem Stefan Raab auf Pro7 den guten alten bekannten Elten als Showpraktikanten. Ist bei dir eigentlich auch so ein Konzept mal geplant, so frei nach dem Motto Rente Praktikant auf Pocher? Lustigerweise haben wir heute eine Sendung aufgezeichnet, die nächste Woche ausgestrahlt wird, wo wir so eine ähnliche Sache gemacht haben, aber eher als Anlehnung auf diese ganzen Big Boss und Higher of Higher Sachen, wo wir vier Leute haben, die sich als Redaktionsassistenz bei uns beworben haben und die wir in einem knallharten Auswahlverfahren getestet haben und ich dann auch auf meine charmante Art und Weise sie knallhart rausschmeißen muss. Also hat man bei dir keine Chance, sich zu bewerben. Aha, daher bitte. Aha. Du hast also diesen Drang, nach ganz oben zu kommen. Woher kommt das? Ja, ich war eigentlich kein Bettnässer, also daher kann es nicht kommen. Aber du bist doch bestimmt auch in irgendeiner Sekte gewesen. um jetzt gleich mal das Schulklasse damals, war ja halbwegs eine Sekte. Schreib einfach mal eine Bewerbung an den. Ja, also. Und dann gucken wir weiter. Also vor der Kamera ist es wirklich, wäre es eher Glück oder so, hinter der Kamera ist immer was möglich. Lieber André, tschüss. Das ist super, danke, tschüss. Tschüss. Und Sebastian, Sebastian ist 22. Hallo Sebastian. Ja, hallo ihr beiden. Ja. Ich habe eine Frage an den Oliver. Und zwar, wo es ihm besser Spaß macht, seine Arbeit speziell, bei Viva oder bei ProSieben? Und wo er sich in der Zukunft sieht? Also, das ist jetzt eine etwas umfangreiche Frage. Erstmal, Viva wird es ja höchstwahrscheinlich nicht mehr lange geben. So wie wir es kennen. Ne? So wie wir es kennen. Irgendwie bedauerlicherweise werden da auch irgendwie, so wie es aussieht, entspannte 200 Mitarbeiter ihren Hut nehmen müssen. Das ist schon mal relativ schade. Ansonsten bin ich eigentlich seit anderthalb Jahren nicht mehr wirklich bei Viva. Ich habe immer mal die eine oder andere Sendung gemacht oder auch mal ein Special oder wenn mal was gewesen ist, dass sie gesagt haben, hier, hast nicht Lust, was zu machen, dann habe ich das gemacht. Von daher entsteht ab und zu der Eindruck, dass ich noch bei Viva wäre, aber die Zukunft liegt momentan doch eher oder auch ganz klar bei ProSieben. Okay, Sebastian, danke. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Die Zukunft, Oliver. Ich habe gerade gesagt, dass viele Leute dich als... Was ja sehr schmeichelhaft ist, aus den Harald Schmidt von morgen sehen. Ist es auch ein Vorbild von dir, Harald Schmidt? In gewisser Hinsicht. Also er hat eine gewisse väterliche Funktion für mich. Also dass er erstmal mich sowieso schon in meinem Leben recht durchaus begleitet hat. Also gerade hier auch im WDR ja irgendwie hier hinten links sozusagen miteinander gemacht hat. Und ich da gerade mal so 10, 11 gewesen bin, als das für mich eine Bedeutung hat und für mich eine der besten Sendungen gewesen. Ne? Willst du dahin, wo er ist? Ich sag mal so, der Bereich Late Night ist auf jeden Fall eine Sache, die für mich hochinteressant ist und ich stehe auch gerne auf der Bühne, möchte auch weiter an meinen Stand-Up-Fähigkeiten und sowas arbeiten und damit auch auf Tour gehen und das ist definitiv auch ein Punkt, wo ich mich eher sehe. Ich glaube auch von meiner Art und Weise der Unterhaltung bin ich nicht ausschließlich... Die große Show nicht und... Ich glaube, man kann es einfach mal, man kann es mal ausprobieren oder so, also für mich ist zum Beispiel, ich werde jetzt das Popstars-Finale moderieren, das ist für mich so eine Sache, wo ich für mich mal ausprobiere, so um 20:15 Uhr mal durch eine Sendung zu führen, die auch live ist und so. Und mal gucken, ob ich das kann, also können, vom Können schon, aber ob das was für mich ist oder nicht. Nun ist ja Late Night wirklich sehr schwierig, wie wir es gesehen haben. Was glaubst du, warum Anke gescheitert ist? Oder ist sie gescheitert überhaupt, findest du? Ja, sie ist ja nicht wirklich gescheitert. Sicherlich gab es Sachen in dieser Late-Night-Sendung, die verbesserungswürdig waren, aber das ist so ein... Da kamen mehrere unglückliche Zufälle irgendwie zusammen und letztendlich irgendwie... Könnte überhaupt jemand im Moment in die Fußstapfen von Schmidt treten? Ganz, ganz schwer. Also jeder wird ja sofort abgesägt oder so. Es ist ja dann auch gar nicht so die Mentalität momentan auch vorhanden bei den Leuten, dass man da jemanden haben möchte. Also jetzt wird ja Harald schon wieder bejubelt, dass er wieder zurückkommt, obwohl indirekt zum Beispiel auch gerade durch die Bildzeitung schon wieder runtergeholt, das sagt, ja dafür wird aber wird kein Fußball mehr geben und dafür wird es das nicht geben. Da wird ja schon wieder so eine gewisse Art von Vorbereitung oder eine gewisse Art der Vorbereitung wird ja schon mal da eingeleitet, irgendwie, dass man schon mal guckt, wenn es da nicht ganz so gut läuft und so. Und ich glaube auch Harald Schmidt, der wird auch keine Riesenquoten bei der ARD machen oder so. Das wird okay laufen, das werden Leute gucken, aber... Meinst du, dass er inhaltlich anknüpfen kann an das, was bei Sat.1 gelaufen ist? Was ich gehört habe, wird die Sendung nahezu identisch sein. Und die Gäste allerdings. Ne? Genau, also die hört einfach... Ein anderer soll dabei sein. Ich glaube, Helmut Zell ist auch wieder dabei. Ja. Sie findet im ähnlichen Studio-Komplex statt, also geht die Harald-Schmidt-Show so, wie sie normal auch gegangen ist, außer dass der Gast hinten fehlt. Ich glaube, es wird funktionieren. Es wird auch wieder funktionieren, aber es wird nicht so sein, der wird dann auch gerade im Jugendmarktbereich der 14- bis 49-Jährigen in der werberelevanten Zielgruppe wichtig wäre, wird der, glaube ich, auch nicht mehr erreichen, als auch bei Sat.1 erreicht. Das werden Leute gucken und gut ist. Kannst du dir vorstellen, trotz deines Talentes vor der Kamera zu agieren, könntest du dir vorstellen, auch was ganz anderes irgendwann zu machen oder vielleicht hinter der Kamera zu arbeiten? Momentan, ehrlich gesagt, schwer. Also ich habe es ja kennengelernt, ich bin ja wirklich ausgelernter Versicherungskaufmann, ich habe auch im Büro gearbeitet, ich habe meinen Zivildienst gemacht beim ASB, ich habe wirklich auch mal unter nicht so tollen Umständen auch gearbeitet und ehrlich gesagt bin ich auch froh um jeden Tag, wo ich das nicht wirklich machen muss und ein geregelter Alltag ist... Ich glaube, ein ganz großer Luxus und Glück, wenn man das machen kann, was man eigentlich gerne machen möchte, was ein Hobby vielleicht auch ist und dann noch Kohle mit verdient. Absolut. Sehr, sehr bevorzugt. sehr bevorzugtes Leben. Total. Also ja. Da wollte ich jedes Mal auch sagen, auch wenn ich jetzt gerade meine ganzen Mietgeschichten mache und da lerne ich ja wirklich viele Berufe kennen und also so auch so Konditor und dann steht man da morgens um vier und denkt, ey Kacke, das will ich definitiv nicht machen. Verdammt gut, ja. Ja, oder auch oder jetzt Müllabfuhr oder so und sagt man, ach man, das ist mal so ein Tag, ist das ganz lustig. Aber immer möchte ich das nicht machen. Also das ist schon absolut privilegiert. So, die Sendung geht zu Ende. Ach so. Ich danke dir herzlich für den Besuch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, bin guter Dinge, dass du es weiter sehr nach oben schaffen wirst und drück dir wirklich die Daumen. Ja, vielen Dank. Beobachte das. Ja. Alles Gute. Sehr gerne. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wir sehen und hören uns nächste Woche in der Nacht wieder. Und nächste Woche Samstag wird hier mein prominenter Gast Dirk Bach sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye bye. Tschüss. Das war 1 Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.